marschier wie der Mario Richtung Gegner und sieh dabei nix aus der dichten Nebel. Ich find das wie South Park ein witziges Thema. Mach ein Rückwärtssalto wie Luigi richtig daneben. Auf die Fresse, Gliesen, offen, shit ist das dämlich. Das Loch in der Jeans fängt ein bisschen zu quälen an. Fang mit Hosen es in derer Hinsicht zu nähen an. Ich bin der, vor dem's bei Gesicht nimmer sein kannst. Auf und ab, auf und ab, nein. Auch dafür ist mein Bauch zu fett. Sie hat wie immer diese Kinderschinder finde. Belohnt mit ab silbernen Ring am Mittelfinger. Ich bin und bleib ein Hinterwäldler. Doch in meinem Live-Car stinge es nah, wann mein Dialekt erklingt. Achte auf den Lärmpegel, meine Texte sind schwarz, zu verdammt wie Kermknädel. Lederhosen Blues, mein Leben ist verspult. Schau da mal mein Wappen an, die Gnädel lernt mal gut. Machen wir nur eine halbe auf, ansonsten gibt's ein Fotzen. Und wenn's das nicht kapierst, dann hast du kein Zelt mehr in der Gosch. Lederhosen Blues, mein Leben ist verspult. Schau da mal mein Wappen an, die Gnädel lernt mal gut. Machen wir nur eine halbe auf, ansonsten gibt's ein Fotzen. Und wenn's das nicht kapierst, dann hast du kein Zelt mehr in der Gosch. Hey, das ist kranke Shit, alle Rick und Morty. Ja, let's get swifty und jetzt verpiss dich. Scheiß auf Reim Schema, es kämpfst doch eh nicht klar. Sorg für Kurzschlüsse im Hirn, schlechter Elektriker. Verstehst mich, hör, du kleiner Hurenbock. Heißt letzten Endes mach ich wieder nur Unfug. Dein Herz gibt's heftig, bohrisch in dein Legend. Hast am Maskus alle Schrecken, ja bringst mir gleich den Nächsten. Ich brauch halt einfach Action, stark von super aggressiv. Hancock auf dem Beat, da bei Charlie nennen's mich. Da außer Brady, ja direkt aus der Matrix. Rodi oder blaue Bullen, Hauptsache Party. Denn ich lass einfach eilig, Sichtzüge entgleisen. Ja quasi wie erholt, noch eine Überdosis teile. Und meine letzte Zeile wird ein echter Überbrüller. Doch bis jetzt letztlich mit einem Lückenfüller. Lederhosen Blues, mein Leben ist verspult. Schau da mal mein Wampen an, die Gnädel lernt mal gut. Machen wir nur eine halbe auf, ansonsten gibt's auf Hotzen. Und wenn's das nicht kapierst, dann hast du kein Zelt mehr in der Gosch. Lederhosen Blues, mein Leben ist verspult. Schau da mal mein Wampen an, die Gnädel lernt mal gut. Machen wir nur eine halbe auf, ansonsten gibt's auf Hotzen. Und wenn's das nicht kapierst, dann hast du kein Zelt mehr in der Gosch.